Transparenz für die Ohren. Fangen wir an. Das war bei mir vor einer Minute. Bei mir ist es jetzt 20 Uhr und ich bin der Moderator. Habt ihr jetzt davon, dass ihr mich genommen habt? Na gut, fangen wir an. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur ersten Sitzung des Teams Polgif in der neuen Legislaturperiode sozusagen mit altem und neuem Polgif Christos und neuer stellvertretender Polgif Astrid. Wir kommen zu den Formalien. Ich mache das mit der Moderation. Die Aufzeichnung von Bauer Jupp läuft bereits, das freut mich. Und Skara, machst du das mit dem Protokoll? Wunderbar, damit wäre der Teil schon geklärt. Geoffreys Zeitzone im Protokoll gefällt mir. Wunderbar, Top 0 organisatorisch. Das ist eigentlich relativ, es steht nichts Neues drin, es stehen die Standardsachen drin. Dementsprechend kann ich mir das wohl sparen, außer vielleicht so zur Transparenzinfo. Wir haben jetzt eine neue DM-Gruppe aufgemacht, in der wir die Polgifs in Zukunft auch direkt informieren werden mit Link zum Protokoll. Das heißt, wir werden die Abwesenheitsmeldungen und das Protokoll rumschicken, langfristig vermutlich über diese Gruppe machen, beziehungsweise wenn ihr uns mitteilen wollt, dass ihr nicht teilnehmen könnt, könnt ihr das auch über diese Gruppe machen. Da sind alle drin, die bisher dem Team Polgif-Account folgten. Das nur so zur Transparenzinfo. Wir kommen zu Top 1, laufende Projekte. Bei fragenden MDB steht drin nichts Neues. Ich nehme das einfach mal als richtig hin und gehe weiter zur FSA 15. Da steht der nächste Termin drin. Potsdam am 26. September um 13 Uhr. Wer hat das reingeschrieben, beziehungsweise möchte diejenige noch was dazu sagen? Nö, das habe ich reingeschrieben. Stadtverband Potsdam hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es bis jetzt gefehlt hatte. Ich wusste davon ehrlich gesagt nichts oder es war mir irgendwie durchgerutscht, deswegen habe ich es jetzt nachgefügt. Alles klar. Gut, danke dir dafür. Freiheitsserver steht jetzt auch nichts Neues drin. Sehe ich den Slash? Scheint nicht der Fall zu sein. Wahlkampf Baden-Württemberg. Wer kann denn da was erzählen? Hat Laser rechtzeitig reingeschafft? Der fragte mich gerade noch. Nein, aber ich wäre da. Wenn du was erzählen kannst, hast du natürlich gerne das Wort. Ja, also so wie üblich. Aufstellung und Versammlung sind in manchen Bereichen sehr schwierig, werden aber nach und nach umgesetzt. Wir sind da schon ein paar Schritte weitergekommen. Am Bundesparteitag konnten wir gut für uns Werbung machen, dass wir Unterstützung brauchen. Da haben sich auch viele gemeldet, unsere Mappen uns zu unterstützen, die wir vorbereitet haben, sind gut weggegangen. Und ja, der Stand der Unterschriften, der ist im Link drin, der wird auch täglich aktualisiert. Gut, das ist cool. Ah, und Laser hat es auch noch geschafft. Wo ist er jetzt? Also ich sehe sogar, was gepostet hat. Ist in den Zuhörern. Wenn du noch was sagen willst, komm einfach kurz hoch. Falls nein, nehme ich das auch erstmal wieder als abgeschlossen hin, falls niemand Fragen hat natürlich. Scheint nicht der Fall zu sein. Rheinland-Pfalz, ne, Laser doch noch. Was gibt's? Laser, man hört dich nicht. Immer noch nicht. Tut mir leid, also wir hören scheinbar alle nichts, dann... Laser sagt zu dem Link, den er gerade eben im Chat gepostet hat, um 20.03 Uhr, den ich gleich rüberziehe ins Protokoll, in Bereichen, die grün sind, kann man bereits jetzt sammeln. Das heißt natürlich, je früher, je besser. Ja, gut, Karte ist drin. Wir gehen weiter. Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Wer fühlt sich da berufen? Ganz kurz. Wir haben am 13. September... Aufstellungsversammlung für die Landesliste. Da konnten wir auf dem Parteitag, ich hoffe, auch die Versammlungs- und Wahlleitung klären. Ansonsten kann bei uns für Direktkandidaten auch schon gesammelt werden. Bei uns wird das Gleiche wie wir konnten auf dem Parteitag auch einige Helfer aus dem Saarland und NRW wenigstens aktivieren und ihnen die nötigen Infos an die Hand geben, wo sie sich melden können, um weiterzuhelfen und so weiter. Gut, danke dir. Nachfragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Gibt es da jemanden, der was erzählen kann? Das scheint nicht der Fall zu sein. Zum Bereich Stopp VDS. Wer kann da was erzählen? Da hatte ich was eingetragen. Da war beim Bundesparteitag ein kurzes Treffen von AG Datenschutz and Friends, würde ich sagen. Die Unterschriftensammlung läuft, ist aber noch im dreistelligen Bereich. Das heißt, da müsste noch einiges gehen. Ansonsten wurde da beim BPT die Orga für die Kampagnenplanung ein wenig in Angriff genommen. Die Website und die Flyer werden im Moment entworfen. Der P-Shop ist auch eingebunden. Da gibt es auch noch im Anschluss an diese Sitzung um 21 Uhr ein weiteres Mumble. Also wer sich da noch beteiligen möchte, ist gerne eingeladen. Vormerken könnt ihr euch schon mal, wir planen einen bundesweiten Infostandtag am 5. September. Habe ich jetzt gerade vorhin auch schon direkt an meine lokale Gruppe weitergegeben. Dazu der Hinweis, dass am 5. September auch bundesweites Verwaltungstreffen in Kiel ist. Gut, das kann mir deswegen Verwaltungstreffen auch mal kurz jemand noch irgendwo ins Protokoll reinschreiben, damit ich das dann auch für den Digest habe. Ah, perfekt, ich sehe es gerade. Easy. Jo, dit ist dit. Noch Nachfragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich jetzt zum Top 2 weiter an Christos und oder Astrid, die uns was vom Bund erzählen. Ja gut, wir hatten ja den Bundesparteitag am Wochenende. Aus meiner Sicht, ja, mit meiner Wiederwahl und mit Astrids Wahl erfolgreich war. Wir haben extrem positiv, neutral bis positive Presse gehabt, wo ich selber überrascht war. Also noch 2 Wochen vorher war es nicht so, dass es war. Strategisch betrachtet war für uns ein Glücksgriff, dass die erste, also die erste, oder anders formuliert, die erste Meldung als Fortmeldung. Das ist weg. Ich wollte gerade fragen, ob ich der Einzige bin, dem das auffällt. Nee, ist weg. Was? Was meinst du? Du hast irgendwann mit einem Satz abgebrochen. Vielleicht bist du von der Push-to-Talk-Taste gerutscht oder so. Ich weiß es nicht. Kann sein. Sorry. Also wie gesagt, wir waren, also die Presse war sehr, sehr positiv. Seko und ich haben relativ viele Interviews gegeben. Sowohl Fernseh war interessiert, als auch Presse, Print und so weiter. Pressekonferenz haben wir, glaube ich, heute rausgebracht. Es war ein ungemein positives Gefühl, also auch die Stimmung und also war für mich persönlich einer der schönsten Bundesparteitage. Es hat mir Spaß gemacht und da danke ich euch nochmal allen und danke auch nochmal, dass ihr mich gewählt habt. Des Weiteren habe ich eine zusätzliche neue Assistentin, die heißt Limonia. Der Nick ist auch dort zu sehen, wenn er aussieht, wird mich unterstützen. Der Transparenz halber erwähne ich das. Die Webseite haben wir schon was rausgemacht. Die Webseite haben wir schon gemacht mit den Ergebnissen. 94 seht ihr den Pressespiegel. Das ist ein Pressespiegel, da könnt ihr auch mal alle drauf gucken. Ihr könnt auch selber gerne mitarbeiten, wenn ihr irgendwelche Sachen von euren KVs habt oder LVs, die nicht da drin sind, dass man die im Laufenden halten, also das Presseteam als solches freut sich darüber. Da sieht man halt im Endeffekt die ganzen Sachen. Ich sehe gerade, 90 ist die Pressekonferenz reingepostet worden, also die könnt ihr euch auch angucken, könnt auch verbreiten. Wir haben, das war jetzt das Wochenende als solches, wir werden eine konstituierende Sitzung am Donnerstag haben mit einer vorläufigen GO. Und die Bundesvorstandsklausur wird, soweit ich jetzt im Kopf habe, am 14.8. sein, um das Wochenende rum. Des Weiteren war ich gestern noch im KV Göttingen zu Besuch, weil ich hatte das denen, ich glaube, schon für fast 15 Monate versprochen und das wollte ich einfach mal einlösen und versprechen. Am 8.8. ist die Hanfparade in Berlin. Ist ein Termin, der relativ auch aus meiner Sicht zu uns passt und da werde ich auch sein. Und dort, ich gehe mal von aus, das wird relativ groß sein. Wie groß kann ich nicht einschätzen, aber da werde ich auch sein. Terminkalender, wie wir es wissen, ist es auf meinem Twitter-Account. Ansonsten ist hier mein Terminkalender, fragt mich an. Aber bitte, wenn denn ihr mich anfragt, über vorstandpiratenpartei.de. Es ist am einfachsten. Dann halt an Christos. Wenn ihr keine Lust auf mich habt, sagt was weiß ich, wen ihr haben wollt. Oder zu irgendeiner Geschichte könnt ihr immer an vorstand@piratenpartei.de senden. Des Weiteren habe ich gestern mitgenommen aus dem Gespräch in Göttingen. Wenn ihr Zitate haben wollt, Zitate in euren KVs, Zitate in den LVs von uns. Fragt uns auch, ist kein Problem, per DM, per Anruf, per whatever. Es gibt manchmal so Situationen, ein KV hat ein Problem in irgendeiner politischen Geschichte, dass die anderen Partei schicken dann auf einmal Zitatgeber jemanden aus dem Bund rein. Und dann ist es halt einfacher, wenn man dann halt dagegen spricht, wenn einer von uns dazu was sagt. Ihr könnt Sekunden nicht nehmen oder was weiß ich, wenn ihr haben wollt. Das ist die Möglichkeit, das bieten wir euch an, machen wir gerne. Also es ist eine Selbstverständlichkeit. Also es läuft dann ganz normal über das Lektorat und so weiter. Ansonsten, ja, hatten wir letzte Woche die Vorbereitung zum am Mittwoch die Vorbereitung zum Mamme gemacht. Zu den Anträgen fand ich, war eine gute Geschichte. Ich hatte den Eindruck, viele waren schon vorbereitet. Oder zumindest vorbereiteter als sonst. Und das sollten wir auch nächstes Mal machen. Ja, das ist dann von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Ja, Fragen an Christos und oder Astrid. Zweite Frage. Astrid, noch was zu nachfragen? Nachtragen. Ja, im Moment noch nicht. Ich kriege gerade Zugänge, fange langsam mit der Arbeit an. Geduld, kommt alles. Das ging heute über Twitter, dass es dieses Jahr wohl doch kein Programm BPT mehr geben wird, sondern erst 2016. Habt ihr da schon irgendwas zeitlich in Planung? Wir haben lose darüber gesprochen. Das war ja auf dem BPT haben wir uns unterhalten, dass die meisten Projekts das haben wollen. Wir müssen uns erstmal selber darüber im Klaren sein, ob wir das Geld dazu haben. Ich habe die Schatzmeister noch nicht gefragt. Ich persönlich möchte ganz gerne entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres das haben. Also auf jeden Fall vor den Wahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ich kann aber jetzt momentan, ich habe die letzten 2-3 Tage nichts, mich darum nicht kümmern können. Sorry. Danke. Also wenn ich es möchte, heißt das nicht, dass wir es kriegen. Ich muss das mit den Schatzmeistern abklären, damit ich das jetzt mal ganz offen sage. Ich habe befürchtet. Aber einige Landesverbände hatten mir ja versprochen, dass sie mithelfen würden. Und dann habe ich ein besseres Argument. Christus, vielleicht kleine Anmerkung aus der Bundesvorstandssprechstunde von gestern Abend. Da wurde unter anderem gesagt, also noch hier in 15.2 zu machen, würde ein Nachtragshaushalt im Bundesbudget bedeuten. Das ist äußerst schwierig und deshalb ist es eventuell angedacht, das gleich ganz früh in 2016 zu machen, weil es da in die Budgetplanung reinpassen würde. Ja, das, ob wir es jetzt Anfang 2016 machen oder Ende dieses Jahres, ist mir relativ egal. Je näher zur Wahl im März, desto besser ist es sogar. Aber danke für die Info. Anfang 16 hätte den Charme, dass dann vielleicht wieder ein paar Leute schneller ihren Beitrag zahlen. Ja, das hätte sicherlich auch noch einen Vorteil, klar. Also auf jeden Fall wollen wir das haben, diesen Programmparteitag. Der ist wichtig und das wäre mir halt auch wichtig, dass wir den vor diesen ganzen Wahlen haben. Gibt es noch weitere Fragen? Nur eine kleine Anmerkung von mir. Ich begrüße Astrid herzlich hier im Team Vollgas und in der Vollgas-Runde als stellvertretender Vollgas. Schleimer. Gut, wir machen weiter. Hey, soll ich nochmal Danke sagen? Nix da, wir haben hier einen engen Zeitplan. Danke. Ich sehe, meine Autorität wird hier unterminiert. Dann gehen wir mal direkt weiter zu den Analysen der anderen Parteien. Da steht ja heute bereits reichlich drin. Ich fange mal oben an. Oder möchte jemand zu dem, was bei den Grünen steht, gleich was sagen? Beziehungsweise von wem ist das? Von mir, aber ich habe den Link dabei geschrieben. Können sich auf jeden Fall die Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz mal ein bisschen genauer durchlesen. Wir haben also vor 2-3 Wochen noch mit den Grünen zusammen Unterschriften zu TTIP gesammelt, gegen TTIP gesammelt, sorry. Und jetzt fangen die langsam an, weil die FDP hochkommt und Angst vor der FDP haben, so ein bisschen auf den ihre Politik umzuschwenken. Ja, das ist tatsächlich gut. Das ist eine Sache, die können Rheinland-Pfalz und Hessen großartig Social Media und pressemäßig verwursten, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, werden wir. Wir werden uns die Sachen auch für den Wahlkampf merken, weil irgendwie wird TTIP auf jeden Fall hochkommen und dann kann man auf jeden Fall den Grünen, ich sag das mal durch die Blume, das Maul stopfen. Das hört sich gut an. So, bei der... Genau, bei der Linken steht nichts. Bei der SPD steht etwas drin. Das finde ich schön. Ich weiß nicht, wer hat das da reingeschrieben? Ja, der ursprüngliche bischofsfarbene Eintrag, der stammt von mir. Der bezog sich auf die letzte Woche. Ich finde es da doch sehr bemerkenswert, dass Albich aus Schleswig-Holstein meint, dass die Bevölkerung meine, dass Merkel eine ganz hervorragende Performance liefere und dass die SPD deswegen auf einen Kanzlerkandidaten verzichten sollte. Zu Deutsch, das heißt ja wohl nichts anderes, als dass die SPD sich als kleinerer Partner auf eine weitere große Koalition einrichten wird und eine Hoffnung auf einen Regierungswechsel überhaupt nicht besteht. Und das Weitere ist, dass Steinbrück der Meinung ist, dass die SPD sich zu sehr auf das Thema soziale Gerechtigkeit fixiert. Ich frage mich, wo will die SPD noch hinwandern? Ja, ich finde das lustig. Ich habe nämlich, glaube ich, erst vor ein paar Wochen was sehr ähnliches darum ging, dass es einen abzeichnenden Richtungsstreit gibt, der mit der unzufriedenen Ergebnisse zusammenhängt. Und das hier ist jetzt meiner Meinung nach die nächste Eskalationsstufe davon. Also zunächst mal finde ich das lustig, dass Albig in seinem Bundesland als unbeliebtester Ministerpräsident Deutschlands gleichzeitig der Meinung ist, dass Merkel einen guten Job machen würde. Zweitens ist es interessant, wer hier gegen wen und mit wem arbeitet. Also ich halte das persönlich für einen Stunt der SPD intern. Albig schießt Gabriel ab und schiebt ihm die Schuld zu. Daraufhin tritt Gabriel ab und die Linken können sich daraufhin mit einem neuen Kandidaten an der Spitze positionieren und die SPD für 2017 fit machen. Also was wir hier gerade sehen, ist meiner Meinung nach gerade Albig, der soeben den Dolchstoß gegen Gabriel ausgeführt hat, weil er der SPD zunehmend zur Last fällt. Das ist aber nur meine Interpretation. Ja, das halte ich für sehr wohlwollend. Es kann auch sein, dass Albig einfach doof ist. Also das ist, die Presse hier in Schleswig-Holstein, wo ich ja im Moment recht tief in der Presse drin stecke, haben auch gesagt, Mensch, Albig macht hier gerade eben einfach mal wieder Sommerlochbespaßung, da war er immer schon gut darin. Also auch das ist nicht unplausibel. Aber es ist auch möglich, dass die SPD hier gerade eben über Bande ihren ungeliebten Vorsitzenden versucht abzusägen. Gründe genug hätten sie ja. So, noch jemand was zur SPD? Naja, Thüringen hat noch was reingeschrieben, eine analoge Diskussion zur Lage der Thüringer SPD ist halt verlinkt. Ich habe mal drüber geflogen, ganz interessant. Ja, passt zum Thema, habe ich rein verlinkt. Guckt euch mal an, alleinig der Titel spricht schon für sich. Ja, so, dann bei der FDP steht jetzt gerade nichts. Wenn jetzt niemand was kurz reingrätscht, dann können wir gleich weiter zur CDU gehen. Wer hat denn hier was reingeschrieben zur Hessen-CDU? Das war ich, der Alex. Hi. Jo. Bouffier will Asylbewerbern das Taschengeld streichen und wir bereiten gerade eine PM und Reaktion darauf vor. Der Hessische Rundfunk postet Social Media Grafiken und hat eine Meldung rausgebracht. Total geil, also die sind glaube ich auch angepisst und jetzt schießen wir dagegen und im Moment bietet uns, wir haben Wahlkampfmaterial und super, überhaupt. Wir müssen kaum was machen, wir müssen nur reagieren. wir bauen was und das wird gemacht und wir reagieren drauf. Ist gerade mittendrin in der Arbeit noch. Gut, danke dir. So, Hessen, Sachsen. Wer hat da was zu Sachsen reingeschrieben? CDU Sachsen. Ja, nur als kleine Randnotiz, ging gerade durch meine TL, während die CDU oder auch CSU sich ja sonst nicht zurückhält, wenn es um Äußerungen gegen Asylbewerber geht, ist man nun voll und ganz gegen Hetze und Hass und Gewalt und so und will da ganz hart gegen die Täter vorgehen, die zum Beispiel Autos von Linken in die Luft jagen und so. Findet man ja vielleicht Material, um das anderen Aussagen oder Handlungen gegenüberzustellen, gerade wenn jetzt zum Beispiel in Hessen Aktionen laufen, wo da vielleicht ein anderer Ton angeschlagen wird? Oh, ganz vorsichtig, ne? Das ist die erste Pressemitteilung in die Richtung. Das ist von Kaim Hohenträger hier in Sachsen. Und die Situation vorher war schon ganz schön eskaliert. Ja, besser später als nie, würde ich das persönlich sagen. Hoffen wir das Beste. Aber gut, interessante Trendwende. Es zeigt zumindest auch, dass sie kommunikativ mit ihrer Linie von vorher wohl nicht mehr durchkommen. Auch das ist schon ein interessanter Indikator. Gut, die CSU, da hat der Herr Faber noch mal das Olaf, dem Landesverband nach würde das auch passen. Warst du das? Ja, das war ich. Interessanterweise gerade gestern früh auf der Fahrt zum Hauptbahnhof, der stillgelegt war, dann durch die brennende Lok, gab es die erste wunderbare Nachricht für das sogenannte Sommerloch. Ilse Aigner hat ein Kompetenzzentrum eröffnet in Garching. Da geht es um die Digitalisierung Bayerns. Und wenn man sich diese Nachricht mal angehört hat, sie hat innerhalb von 20 Sekunden alle wichtigen Signalworte verwendet, die für die Piratenpartei Bedeutung haben. Wir müssen als Piraten da aufholen. Wir haben da einen Zeitverzug, auch inhaltlicher Art. Und wir müssen uns als bayerische Piraten so positionieren, dass wir hier nicht ein Profil verlieren und Blässe gewinnen. Das heißt also, wir müssen wirklich was tun. In die Öffentlichkeit hineinwirken und sagen, wo wir stehen. Insofern, da wird einiges noch auf uns zukommen an Arbeit, oder wir haben Arbeit, aber da muss was passieren. Wir werden also im Landesvorstand jetzt politisch noch härter rangehen müssen. Wir sind derzeit auch etwas gelähmt von Dingen, die wir tun müssen, Orgafu etc. Aber wenn das so weitergeht, dann vermittelt zumindest die Staatsregierung den Eindruck, dass da was geschieht. Wenn man den Studien, die auch ich beispielsweise von der IHK in die Redaktion gespült bekomme, Glauben schenkt, dann ist allerdings auch bei manchen der Glaube ziemlich klein, dass der Breitbandausbau für Bayern so durchgeführt werden kann, wie es Söder angekündigt hat. Also es wird spannend und es bleibt spannend. Gut, danke dir dafür. Darf ich kurz eine Bemerkung machen zu Olaf? Ja, klar. Olaf, ist das nicht eine Gelegenheit, sich der Staatskanzlei Regierung anzudienen als kompetenter Berater mit entsprechender medialer Aufmerksamkeit? Das ist jetzt ein Fass, das du da aufmachst. Ich glaube nicht, dass diese Runde erstens für diesen Gedankengang jetzt die Zeit hat, das mal auszudiskutieren. Wir sollten das an anderer Stelle mal besprechen. Erstens, die Piratenpartei ist nicht der willfährige Hilfe- oder der Steigbügelhalter anderer Parteien. Zweitens, wir müssen ein eigenes Profil natürlich bekräftigen und transportieren. Nicht nur ein Profil, sondern das Lebensgefühl, das ja auch dazu beigetragen hat, zur Gründung der Piratenpartei in Deutschland. Das muss wieder durch unsere Hallen wehen, wenn wir unterwegs sind. Das heißt, wir müssen bei uns selbst erstmal anfangen und wieder diesen alten Geist erwecken, den wir hatten, mit dem Elan an den Infoständen auch unsere Position zu vertreten. Das wird kommen, ich bin mir sicher, aber wir müssen dafür noch ein bisschen Arbeit machen. Und die CSU liefert uns tatsächlich die Möglichkeit, Anker zu werfen. Das heißt also, wenn irgendwo ein Kompetenzzentrum beispielsweise eröffnet wird, dann wäre es an uns, da nachzusetzen und zu sagen, okay, das ist der erste Schritt, aber es reicht nicht, so und so viele Millionen in ein Zentrum zu pumpen und das dann für eine kleine Klientel aufzubereiten, das Thema, sondern es braucht auch wirklich einen gesellschaftlichen Kick. Ein Ansporn, der so viele Leute wie möglich mitnimmt und so viele Ebenen, wie es geht, beinhaltet. Da wäre jetzt Olaf, geh da bitte nicht hier zu sehr ins Detail. Genau. Also, sorry, dass ich hier reingrätsche, aber ich muss auch die Uhr im Blick halten. Ja, nichtsdestoweniger, danke dir dafür. Du bist eh gleich wieder dran. Ich frage vorher mal kurz nach, ob der Dingens da ist, der Philipp Köhngeter aus Baden-Württemberg. Nein, ist nicht da. Ah, aber ich habe jemand anders aus dem Bavü-Vorstand. Kannst du noch was erzählen? Ja, das meiste haben wir jetzt gesagt. Bis jetzt hat sich sonst nicht viel Neues ergeben, muss ich zugeben. Bis auf jetzt ein paar Berichte im Rahmen der Freiheit statt Angst. Das war dann im Bereich Stuttgart und im Bereich Reutlingen, Tübingen. Okay, gut. Dann, wenn es keine weiteren Fragen nach Bavü mehr gibt, die dann vermutlich auch oben beim Wahlkampf bereits abgehandelt gewesen worden wären, gebe ich jetzt wieder zurück an Olaf. Danke. Also jetzt die bayerische Sicht mal vom Bundestag. Wir hatten einen Bus gechartert, der war zur Hälfte besetzt, allerdings mit richtig engagierten Piraten. Also es waren wirklich gute Gespräche, die wir geführt haben, sowohl hin auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt. Die Landesvorsitzende hat die Begrüßungsrede gehalten, die ja auch in Teilen in den Medien dann wiedergegeben worden ist. Wir hatten ein Grußwort vom OB Christian Schuchardt. Unsere Pressesprecherin und unser stellvertretender Paul GF hat das Bundes-PR-Team vor Ort unterstützt. Unsere 2V ist zur stellvertretenden Bundes-PolGF gewählt worden. Was will man also aus bayerischer Sicht mehr? Das Presseecho war enorm. An dieser Stelle auch Dank an den Bezirksverband und den Vorstand Unterfranken sowie die Piraten in Würzburg, die eben diese Organisation vor Ort geleistet haben. Das ist nicht wenig, was da zu machen war, um das alles so zu wuppen. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, weil auf Twitter die These aufgekommen ist oder kolportiert wurde von bestimmten Personen, dass das enorme Medienecho nur auf das Sommernachrichtenloch zurückzuführen sei. Wenn man sich mal vorstellt, wir hatten angefangen von Bild über Welt, Spiegel, Tagesspiegel, N24, Bayerischer Rundfunk, ARD, Mainpost. Ich kann sie nicht alle aufzählen, wir haben extra Pressespiegel dafür. Ein so enormes Echo, dass es nicht alleine mit der These vom Sommerloch möglich ist, das alles zu erklären. Im Vorfeld des Bundesparteitags sind schon Interviews angefragt worden und hier geht es nicht um die Bundesebene, sondern um Bayern, dass wir also auch liefern sollten oder gefragt wurden, wie stehen die Piraten jetzt, was wollen sie und wohin wollen sie? Das macht man normalerweise mit Kleinstparteien nicht. Ich bin also der festen Überzeugung, es ist viel mehr gewesen als nur das Füllen eines Sommerloches. Und wenn man sich das Beispiel ÖDP mal ansieht, eine Partei, die inzwischen 30 Jahre am Markt ist sozusagen und ebenfalls bundesweit aufgestellt ist und ebenfalls einen Abgeordneten im Europaparlament hat und ebenfalls nicht im Bundestag vertreten ist, kann man nur sagen, dafür reicht die Argumentation nicht, um nur ein Sommerloch als Grund für dieses enorme Presseecho zu bemühen. Gut, das war's dazu. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir in Vorbereitung haben. Das werde ich nicht vorlesen jetzt. Steht im Pad, später dann auch im Wiki. Wir haben Termine, die wir angesetzt haben, da müssen wir auch einiges machen. Netzkongress, auch hier nochmal meine herzliche Bitte, wenn ihr zum Netzkongress kommt, das ist am 21. und 22. November in München, dann kommen wollt, dann schreibt euch das frühzeitig in euren Terminkalender. Ihr seid alle eingeladen, dort mitzudiskutieren und die Piratenpartei nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gut, ich danke dir. Gibt es Fragen an Olaf? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Berlin, ist der Keinen da? Beziehungsweise ich glaube, der Keinen ist mittlerweile nicht mehr amtierend, oder? Auch sonst höre ich gerade nichts von irgendjemandem, der sich zu Wort meldet für Berlin. Dann gebe ich jetzt mal direkt weiter an Brandenburg, Thomas Langen. Jo, ich habe nochmal die Freiheit und Angst in Potsdam hier aufgeführt. Des Weiteren findet ab Anfang nächsten Monat, also ab 1. August, eine Ausstellung in Bad Belzig, in Brandenburg natürlich, statt zu Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Die ist in der Kreisgeschäftsstelle der Piratenpartei, organisiert von der Piratenpartei und den Linken. Ja, und dann noch eine dritte Sache, die eigentlich uns nur am Rande betrifft, aber für mich die Begründung ist, warum ich wahrscheinlich nächste Woche nicht anwesend sein werde. Übernächsten Wochenende findet das 5. Lausitzer Klima- und Energiecamp 2015 mit den entsprechenden Protesten gegen die Kohlepolitik hier in der Lausitz statt. Und zurzeit ist mittlerweile eine Demo-Radtour unterwegs, die von Braunschweig gestartet ist. Und sehr viele Zwischenstationen mit Demonstrationen gegen jede Menge umwelt- und energiepolitische Schweinereien macht, und an der werde ich ab Ende der Woche wohl mit teilnehmen, und deswegen werde ich wohl nicht da sein nächste Woche. Das ist ein sehr lobenswertes und eine gute Entschuldigung, sage ich jetzt mal. Tatam, tatam. Ja. Das wäre Brandenburg gewesen. Bremen. Ist der Christian Heiß da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Hamburg. Da steht was drin von der CSD-Parade am 1.8. dieses Jahr. Genau. Sven Stückelschweiger hatte mich vorhin angerufen und gefragt, ob wir da hier in Niedersachsen vielleicht noch ein passendes Banner haben, weil halt jetzt am 1. in Hamburg CSD ist und Hamburg ist da so ein bisschen mau in den Sachen. Er wollte noch in NRW nachfragen. Die Frage gebe ich jetzt hier mal auch in die Runde. Wenn also jemand irgendetwas hat, was man an den Truck pinnen kann und was zum CSD passt, möge man sich doch bitte mit Sven Stückelschweiger in Verbindung setzen. Mehr weiß ich aus Hamburg leider auch nicht. Gut. Dankeschön. Dann wäre das Hamburg gewesen. Für Nachfragen machen auch hier nicht wirklich Sinn. Wir kommen zu Hessen, wo ebenfalls eine erkleckliche Menge an Dingen drin steht. Ja, so ein wenig Bayern kopieren. ja, ich war die letzten paar Mal nicht da, deswegen versuche ich es da so rein zu kopieren. Wir haben unheimlich viel zu tun im Vorstand, weil wir einfach doch kleinerer, sehr kleinerer Vorstand sind und sehr viel internen Fug auch haben. Wir bereiten gerade Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl vor, helfen den Kreisverbänden, erklären denen erstmal, was es heißt, eigentlich eine Aufstellungsversammlung durchzuführen, dass man da Stimmzettel braucht, also wirkliche Stimmzettel und nicht einfach so vom selbst ausgefüllte. Dann war ich bei einer Podiumsdiskussion mit Amnesty International Hochschulgruppe in Frankfurt. Die Kontakte da liefen richtig gut. Jetzt geht es sogar weiter nach Amnesty International Hessen, die zusammen mit einem Radio im Ende August oder Anfang September in der Hochschule einen digitalen Gesellschaftspolitik-Dialog durchführen wollen. Und ich bin die einzige politische Instanz, die da angefragt wurde. Das ist ziemlich geil, gerade zur Kommunalwahl. Ich hoffe, das wird richtig lustig. Dann hatten wir vor dem Wochenende BPT die drei Tage Christopher Street Day mit Infostand und Parade. Wir waren durchgehend von 10 Uhr bis 21 Uhr da. Und bei uns kam nicht die Frage, euch Piraten gibt's noch, sondern die Frage, gut, dass ihr da seid und dass ihr weiterhin einsetzt für die Bewegung und dass viele Leute Fragen stellen konnten. Ich muss zugeben, wir hatten nicht die Listen wegen VDS ausgelegt. Das hatte der Bundesschatzmeister, der an einem Tag mal da war, angemerkt. Da hatten wir uns einen Tenrüffel eingeholt, aber so viele Leute waren noch nicht da, die dann unterschrieben haben konnten. Es waren Leute da, die die Kondome holen konnten, die die Informationen holen konnten vom Quiraten-Flyer, die sich über unsere Politik austauschen konnten. Herbert Rusche war auf dem Podium mit der CDU aus Hessen, hat ziemlich gut agieren können und Punktsieg für uns und die Linken. Punktsieg deshalb, weil die Grünen haben im Landtag ein paar Wochen vorher ein Gesetz abgelehnt, Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner. Also die haben sie dann eingelegt. Wir planen sehr viel für den nächsten Landesparteitag und Nachbereitungen des letzten Landesparteitages läuft noch. Ja, unser Ziel, den Bundesvorstand so viel wie möglich hessischen Piraten zu unterwandern, war erfolgreich. Zwei wurden wiedergewählt. Mit Christoph Zerbe ist ein weiterer Hesse im BUFO, beziehungsweise ein anderer Hesse sitzt im Bundesschiedsgericht, im Ersatz Schiedsrichter drin. Also unser Ziel war erfolgreich. Ja, vielleicht sind wir die Bösen, nicht wie die Bayern. wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben dazu. Dann, das hatte ich im Urlaub schon gesagt, das betrifft aber Social Media, dass wir uns zukünftig gern hätten, dass wir gleichberechtigt werden, die Bundespresse und Flaschenpost, also auch Internet, nutzen dürfen und nicht privat unsere Datenvolumen aufbrauchen. Aber das ist eine andere Geschichte, die kläre ich mit dem Bundesvorstand und dem Presseteam. Wir hatten auf dem Bundes-PPT, auf dem BPT eine Landesvorstandssitzung und ja, es gibt viele andere Sachen, die noch anstehen. Und Guerilla-Aktionen sind in Planung gegen CDU und Grüne. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird gut werden und ich hoffe, dass es auch pressetechnisch gut wird. Aber es ist in Planung. Ja, läuft doch gut. Musst du gar nicht so viel Bayern kopieren. Jo, noch Fragen nach Hessen? Scheint nicht der Fall. Hannes Vogt, MacPom. Hallo, guten Abend. Ja, in MacPom passiert nicht viel. Wir haben eine Aktion gerade am Starten in einem unserer Landkreise. Dort ist einer ziemlich unruhig und macht eine Aktion Internet für Flüchtlinge. Also irgendwie versuchen, Freifunk mit ins Boot zu holen, um Flüchtlingsheime ans Netz zu bringen, weil Skype eben total wichtig ist, gerade für die Leute, um die Kommunikation nach Hause aufrechtzuerhalten, sich weiterzubilden, nicht auf Bildungsgutscheine angewiesen zu sein und so weiter und so fort. Begleitet das so ein bisschen über Pressearbeit. Ja, aber ansonsten ist in MV eher wenig los, hat man ja auch gemerkt. Vier von uns waren auf dem Bundesparteitag, keiner davon war vom Vorstand, wir hatten alle privat zu tun und ja, ansonsten läuft es. Das freut mich zu hören. Gibt es Fragen nach Mecklenburg-Vorpommern? Scheint nicht der Fall zu sein. Niedersachsen. Ja, auch bei uns nicht viel Neues. Das Tagesgeschäft geht voran wie immer. Wir haben jetzt am Wochenende hier in Hannover eine zweitägige Veranstaltung. Nennt sich Fährmannsfest, wo auch die Orange Pearl wieder vor Ort sein wird. Das ist eigentlich ein Musikevent, aber eigentlich ein Familienfest, wo dann am Sonntag auch ein reiner Kindertag ist. Also da werden wir wieder jede Menge Informationen verbreiten können. In Vorbereitung auf die LMV, die wir Ende September haben, stellt sich hier aufgrund der Geschäftsordnung, die wir bisher haben, die Frage, wie sind eigentlich Wahlprogrammanträge zu sehen in der Wertigkeit gegenüber Grundsatzprogrammanträgen. Und deshalb habe ich mal die Frage hier ins Pad reingeschrieben, wie ist das bei euch? Werden bei euch Programmanträge für das Wahlprogramm halt mit 50, also mit einfacher Mehrheit oder mit der qualifizierten Mehrheit von 66,6%, sprich den zwei Dritteln, beschlossen? Wäre schön, wenn da noch ein paar Zahlen dazu kämen. Danke. Ja, gebt dem Thomas ganz kurz Zahlen. Im Pad wäre das Zeile 205, 206 so die Ecke rum. Schreibt dem Mann, mit welcher Mehrheit ihr Programm beschließt. Bis dahin, und falls keine weiteren Fragen mehr sind, war das eine Frage? Oder war das eine Frage? Eine Frage bzw. Anmerkung. Thomas, könntest du, wenn die Orange Pearl bei euch oben ist, den bitte, mich mal zu kontaktieren, weil ich habe die Telefonnummer von Basel. Wäre dringend. Die gebe ich dir nachher. Irgendwo habe ich sie. Gut, dann gehe ich jetzt weiter nach Nordrhein-Westfalen. Manfred Schramm, ich weiß nicht, ob du da bist, aber jemand ist auf jeden Fall da und schreibt gerade was. Guten Tag, hört man mich? Roni? Ja? Ja, man hört dich. Kann man noch nicht sicher, wer geredet hat. Bitteschön. Ja, Entschuldigung, ich habe keine Kopfhörer drin, falls es hier Echo gibt. Passt. Hau raus. Erzähl, was los ist. Genau, wir haben am 28., nee, Quatsch, nicht am 28., aber jetzt nächsten Monat eine LAFO-Fraktionsklausur, wo wir mit der Landtagsfraktion nochmal Dinge absprechen werden. Da laufen gerade Vorbereitungen bei uns. Wir haben den Tag der politischen Arbeit, der ist jetzt auch in einigen Tagen. Ich werde das Datum gleich mal raussuchen. Da gab es einige Wünsche der Basis, welche Themen wir dort mal vorstellen sollen. Aber auch die Basis ist dazu stetig angehalten, dort Dinge vorzustellen, Dinge zu erzählen. Ach so, ja, ich sehe hier gerade, ich glaube, Leonie, das bist du, die hier wundervolle Dinge schreibt. Ja, dann gab es von uns eine Sache, die wir schon ein bisschen länger angehen wollen. Hatte ich jetzt auch nochmal auf dem Bundesparteitag ein bisschen mit Hermi drüber gequatscht. Wir wollen das politische Kapital sammeln, beziehungsweise wir wollen es inventarisieren. Wir wollen wissen, nicht wer, aber was ist eigentlich, was machen eigentlich unsere ganzen schönen KVs, VKVs, Mandatsträger in allen möglichen Ebenen? Was wird da gemacht? Was für Schwerpunkte haben die? Und sogar von der Pike auf quasi auch die sachkundigen Bürger und so weiter fassen. Dann überlegen wir, ob wir eine, beziehungsweise das ist jetzt ja meine Überlegung auch, weil ich habe dazu sehr, sehr guten Input, nachdem der Antrag in NRW ja durchgekommen ist von mir und jetzt auch auf dem Bundesparteitag, mit freiem WLAN im Zug, beziehungsweise im ÖPNV, also auch Bus. Ich habe von Leuten, die sich tatsächlich damit schon mal beschäftigt haben und da schon mal Anträge zu gebastelt haben, also Anträge auf politischer Ebene, das jedoch niemals verfolgt haben, habe ich jetzt Input bekommen. Ich habe tatsächlich vollständig ausgearbeitete Anträge erhalten und die will ich jetzt mal versuchen, ja, ich glaube Lukas Lammler, mal bei uns in die Kommunen zu streuen, sodass wir dadurch auf jeden Fall zeitgleich oder relativ zeitgleich was streuen können in die ganzen Kommunen in NRW. Ansonsten gab es noch bestimmt ein paar Veranstaltungen, die mir jetzt nicht einfallen und ja, und es war ein Bundesparteitag. Gut, eine Wortmeldung von Alex. Diese WLAN in Zügen-Sache, ziemlich coole Geschichte. Es gibt irgendwelche Piraten in Hessen, in Bund irgendwo, die von einer Zugfahrt sich auf dem Hotspot der Telekom eingeklinkt hatten, um dort dann auf Freifunkroute umzustellen, den Leuten im Zug zu erzählen, hier, das ist Freifunk. Also das war eine richtig, ich weiß nicht, wer es genau war, aber ich habe von der Aktion gehört und die ist ziemlich gut angekommen. Ich sage nur so viel, Telekom wird bald umgestellt auf Vodafone. Also wenn wir die Bahn auch angreifen wollen, zwecks Überwachung, ne, Vodafone ist der nächste neue Carrier und nicht mehr Telekom. Okay, also ja, wie gesagt, also ich hatte, vielen Dank schon mal für diese Info, mich technisch damit mit ein paar Leuten jetzt auseinandergesetzt, sogar noch direkt auf dem Bundesparteitag. Ich hatte quasi den Fuß kaum von der Bühne gesetzt. Da kam auch schon der Erste auf mich zu und sagte, du, ich habe dazu schon einen vollständig ausgearbeiteten Antrag mit technischen Dingen und Kosten und Preisen und zusammengestellt. Und ich so, das ist ja ziemlich geil. Und hat er mir geschickt. Das kommt aus Bochum. Hat er niemals verfolgt, also der Antrag ist fertig, wurde niemals eingebracht, will er auch nicht mehr einbringen, was ich sehr schade finde. Und naja, und das werde ich jetzt mal versuchen, auch mit ein bisschen von der Landtagsfraktion, ein bisschen crowdmäßig von der Basis noch zu verfeinern, so dass wir das jetzt, ich hoffe mal jetzt übernächsten Monat einbringen können. Das hört sich gut an. Noch weitere Fragen nach NRW? Dem scheint nicht der Fall zu sein, dann übergebe ich an Enervigo für Nordrhein-Westfalen, sondern Rheinland-Pfalz. Ja, ich mach's kurz. Wir haben ein Arbeitstreffen Öffentlichkeitsarbeit. Am 13.09. die Aufstellungsversammlung habe ich oben erwähnt, hier auch der passende Link. Interessant ist, dass wir die am Nürburgring haben. Das wird Insidern was sagen zu Intransparenz, miserabler Wirtschaftspolitik und fehlender Bürgerbeteiligung. Innerhalb der Sommerferien planen wir noch 2 Real-Life-Treffen zur Landtagswahl. Am 8.8. kann ich nochmal auf das Piratencamp in Koblenz am Rhein hinweisen, vor Rhein in Flammen. Für Hessen interessant, auch für Leute aus NRW bestimmt interessant, kann also gerne weiterverbreitet werden. Im Oktober haben wir dann einen 2-tägigen Parteitag zur Landtagswahl und 26.9. Save the Date, Hinweis FSA-Demo in Koblenz. Gut, danke dir. Fragen nach Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich jetzt an unseren zweiten Neuzugang im Team über dieses Wochenende, Jörg Ahrweiler für Saarland. Ich heiße dich herzlich willkommen, muss allerdings von der Person unabhängig mal kurz darum bitten, dass ihr alle etwas auf die Tube drückt, da wir um 9 Uhr hier eigentlich ein Folgemumble haben. Wir sind heute überdurchschnittlich gut besucht, deswegen kommen wir ansonsten ein bisschen Zeitverzug. Aber Jörg, bitte. Ja, hallo und vielen Dank für das Willkommen heißen. Bin gern dabei. Hat sich gerade so ergeben, die Beauftragung. Ja, also die Daten sind schon im Pad drin. Geplant ist auf Landesebene jetzt nochmal für die Vorbereitung des nächsten Landesparteitags im November, im September ein Barcamp vorzuschalten, um nochmal die Themen zu eruieren und auch nochmal ein bisschen vorzubereiten für den Landesparteitag. Darüber hinaus ist ein bisschen Sommerpause eingetreten jetzt in der Zeit. Es gibt jetzt nicht große spektakuläre Aktionen im Saarland. Geplant ist jetzt die Vorratsdatenspeicherung per Infostand voranzubringen, die Unterschriften zu sammeln für die Bundesebene. Da haben wir jetzt mal 2 Termine im Sinn. Einmal den Termin am 5.9. und vorher noch eine Woche vorher am 29.8. Jeweils ganztägig mit einem großen Infostand in Saarlouis zu machen. Kurz und bündig, danke dir. Gibt's Fragen in Saarland? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich gebe weiter an Sachsen, wo ich heute jemanden gesehen habe, wenn ich das richtig gesehen habe, den Michmo, genau. Genau, ich bin aber nur zum Zuhören für die Veranstaltung. Da, also, wie es vorhin schon erwähnt wurde, ich habe mal den CDU-Artikel übrigens nochmal durchgelesen, also der ist ein Witz. Wenn die CDU noch härter gegen rechte Gewalt hier in Sachsen vorgehen will, dann macht sie also genauso nichts wie bisher. Nee, wir haben ja diverse Probleme in der Richtung und sind da halt an allen Ecken und Enden beschäftigt. Deswegen da nie mehr von mir an der Stelle. Gut, danke dir. Dann Sachsen-Anhalt sehe ich niemanden. Hatten wir auch gerade bei der Landtagswahl niemanden. Schleswig-Holstein, Kathi Jasper, die habe ich gerade lustigerweise vorher noch persönlich getroffen. Die sagte mir schon, es ist unwahrscheinlich, dass sie es heute Abend schafft. Insofern kann sie als entschuldigt gelten. Und wir kommen zu Thüringen. Ja, guten Abend. Landesparteitag ist am 24. und 25. Oktober. Wir suchen dafür heute noch einen Ort, aber wir haben das Datum erst schon mal beschlossen. Und da hat der Klaus wieder was reingeschrieben. Das kenne ich noch gar nicht. Der Klaus, darf du mal was dazu, bitte. Ja, kleine Ding zu dem Thema von vorhin, freies Netz in ÖPNV. In Thüringen zum Beispiel, in Erfurt, die EBAG will das vorantreiben. Da wurde jetzt auch die andere Unternehmen gefragt. Da gibt es hier einen Artikel von der Thüringer Allgemeine dazu. Die haben da rumgefragt, dass also ein Teil der Unternehmer schon bereit sind, andere noch nicht. Kann man den Artikel mal verfolgen, dann sieht man das. Also in Thüringen wird das schon betrieben. Gut. Danke dir dafür. Auch dazu höre ich gerade keine Fragen mehr. Wir kommen zu Top 3 Themenbeauftragtenberichte. Da steht zunächst bei oben was drin zu den Ergebnissen des Real-Life-Treffens auf dem BPT. Das hat dann vermutlich auch der entsprechende Zuständige, nämlich der Algol, reingeschrieben, der damit das Wort hat. Ja, danke schön. Ja, ich mache es kurz. Wir hatten das Treffen auf dem BPT gehabt. Da wurde vereinbart, dass wir ein Real-Life-Treffen machen. Oktober, November, 2. November, Wochenende sieht danach aus, dass wir das dann machen. Eine Pad-Gruppe ist angelegt, die E-Mail habe ich schon rausgeschickt, die Erinnerungs-E-Mail, in der wir dann erstmal für uns arbeiten können und dann die Sachen rausschicken können. Die Mailingliste, die Umstellung der Mailingliste, die noch auf Johannes Bonada läuft, ist am Laufen. Die hoffe ich, dass ich diese Woche die Admin-Rechte kriege und dann wird die bereinigt, dass wir uns da auch wieder die Kommunikation erleichtern können. Ja, und eine Bitte an die PolGFs der Länder, wenn ihr irgendwelche Themenbeauftragten habt, meldet mir die. Die will ich dann nämlich auch in den Pool mit aufnehmen. Das war so gewünscht worden vom Christos. Ansonsten lasse ich es erstmal dabei. Der Michael Berndt hat eine Wortmeldung. Ja, ganz kurz, ich hatte dir eine Mail gemacht. Das zweite Novemberwochenende ist das einzige, an dem ich im November nicht verfügbar bin. Schon gelesen. Dann könnt ihr den Vorschlag vielleicht korrigieren. Gut. Du meinst jetzt Landesthemenbeauftragte? Richtig. Okay, gut. Also nicht, dass nicht nur die Leute vom Bund dabei sind, sondern auch die aus den einzelnen Ländern, zwecks Vernetzung. Jo. So denn, das wäre das vermutlich dann zum Real-Life-Treffen, außer noch eine weitere Wortmeldung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zur Sozialpolitik. Gernot hat sich für heute entschuldigt, hat aber etwas reingeschrieben. Und zwar am Mittwoch, dem 5.8. findet ein BGE-Themenabend mit Dr. Lutz Martini zum Thema Industrie 4.0 statt. Einladungen über Mailingliste, Facebook und Co. gehen spätestens am Donnerstag raus. Beginn 21 Uhr, NRW-Server, Raum bedingungsloses Grundeinkommen. Am Sonntag, den 9.8. gibt es ein Real-Life-Treffen des AK Soziales in der LGS in Mainz um 11 Uhr. Mit der Adresse und tatam. Genau, und dann noch die Hinweise in meinen Bericht und Zusammenfassung als Themenbeauftragter Sozialpolitik zum BPT 15.1 in Würzburg könnte ich hier nachlesen mit Link. Das wäre dieses. Ich gebe weiter an Wolf-Dietrich Trenner. Nichts über das Protokoll hinaus. Gut, ich danke dir dafür, alleine schon wegen der fortgeschrittenen Zeit. Bernd Schreiner, Umweltbeauftragung, ist der da? Hat sich bei mir entschuldigt. Gut. Energiepolitik, Michael Berndt. Ja, ich beeile mich auch, muss mich aber eben noch bei Olaf entschuldigen. So ist das, wenn man sich nicht sieht. Mein Einwurf hatte eine starke ironische Seite, die man natürlich medial dann auch spielen müsste. Aber wir können es ja bei Gelegenheit nochmal unterhalten. Zur Energiepolitik. Südling, Tennet ist beauftragt worden, Südling neu zu planen, will das jetzt auch tun. Hier zeigen die Bürgerproteste doch Wirkung und das ganze Projekt verschiebt sich. Vielleicht können wir Piraten bis dahin herausfinden, ob diese Trasse wirklich erforderlich ist. Dann gab es in Frankreich dieses Energiewendegesetz. Da ist ein schöner Artikel von Heise erschienen, der auch etwas detaillierter darauf eingeht. Das Interessanteste aus meiner Sicht ist, dass die Elektromobilität massiv gefördert werden soll, auch relativ kurzfristig, und das könnte auch nach Deutschland ausstrahlen. Mal gucken, inwieweit wir das auch verwerten können. Dann hatten wir auf dem BPT ja die Arbeitsgruppe Stromnetzausbau vorgestellt. Da haben sich einige gemeldet, die bereit sind mitzuhelfen. Finde ich sehr schön. Ich denke, wir werden das dann entsprechend organisieren können. Und auch der KOKO stand mit einigen AGs und auch die AG Sozialpolitik hatte ja einen Stand, waren doch regelmäßig besucht, fanden wir sehr schön, und die Möglichkeit, dass sich AGs präsentieren, sollte auch bei den nächsten BPTs vorgesehen werden. Gut, ich danke dir vielmals für deinen Bericht. Gibt es Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Die Birgit Piepgras für die Landwirtschaft ist heute, glaube ich, auch nicht da. Leto, mit der Asylpolitik ist die nächste. Ja, auf dem BPT konnte ich mich nur mit Einzelnen treffen. Wir hatten da leider keinen Stand oder so, aber das kriegen wir vielleicht nächstes Mal hin. Was allerdings angeleiert wird, ist mal wieder ein größeres Treffen, ein Themenmumble. Halt nicht nur für die AG, sondern hoffentlich auch mit Abgeordneten ein bisschen Basis oder ein bisschen sehr viel Basis. Da haben wir den 23.08. angepeilt, und in Zeile 290 im Pad ist ein Vorbereitungspad für den Tag, wo ihr auch alle eingeladen seid, eure Themenwünsche oder generellen Wünsche an die AG und mich einzutragen, damit wir mal ein bisschen gucken können, was aus dem ganzen Wust an brennenden Baustellen, die wir haben, wir in den Vordergrund rücken sollen, und gerade unter der Voraussetzung, dass wir so wenige Leute haben, die aktiv sind, wäre das ganz cool, wenn wir da sehen, was im Moment so die gefragte Punkte sind. Aus der Tagespolitik, was gerade durch die Medien ging, oder durch die sozialen Medien zumindest, dass Baden-Württemberg ein neues Abschiebegefängnis realisieren will. Man kann also durchaus mal im Auge behalten, wie das jetzt läuft. Einige Bundesländer sind da ja schon weiter, aber da jetzt das neue Gesetz durch ist, dass Abschiebehaft aufgrund aller möglicher Vergehen in Anführungsstrichen erlaubt, ist das ein unschönes Thema, was man im Auge behalten sollte. Aber wie gesagt, schaut in das Pad, lasst uns was da, und am 23. könnt ihr gerne vorbeikommen. Danke dir. Next up, uns läuft die Zeit leider davon. Ich will noch kurz was korrigieren. Der LPT in NRW ist, weiß ich nicht, ich habe jetzt einen 25. reingeschrieben, das ist ein Tag, der diskutiert wird, das haben wir noch nicht beschlossen. Beziehungsweise es sind noch andere Tage zur Diskussion, dafür bitte ich um Entschuldigung. Gut, danke dir. Ich mache mal kurz eine Blogabfrage. Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer. Ich sehe gerade keinen von denen hier. Ist jemand da? Datenschutz ausgenommen, weil die ja gleich eh nochmal dran sind. Dann nehme ich sogar an, dass die da sind. Wenn dem nicht der Fall ist, nur mal kurz Blogabfrage, freie Netze und Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand von den beiden da? Das scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich jetzt als krönten Abschluss noch an Michael Kittler aus Bildung, Forschung, Wissenschaft. Entschuldigt das gehetzte Thema, die gehetzte Zeit jetzt am Schluss, aber gerade heute mit dem Nachfolgemumble, ihr wisst Bescheid. Ja, kein Thema, ich mache es auch kurz. Also AG-mäßig ist Sommerpause gerade, wir bereiten aber trotzdem den TDPA in Köln vor, mit Sachen, wo ich dann auch dabei sein werde. Es läuft gerade bei mir die Nachbereitung BPT 15.1 und die Vorbereitung für den 16.1, was Backoffice und Antragskommission und so weiter angeht. Und ich bin gerade mit dem Gernot dabei, BPM zusammen zu schreiben, ALG für Lehrer in den Sommerferien, weil seit 2007 ist es so, dass Lehrer praktisch nur 11 Monate angestellt werden, in den Sommerferien entlassen werden, um einfach Geld zu sparen. Das geht auf keine Kur und sowas. Da sind wir gerade dabei, eine PM zu verfassen. Gut, danke dir. Dann schließe ich jetzt die Sitzung um 21 Uhr nach Joffrey-Zeitzone und entschuldige mich, falls meine Zeitzone etwas hinterherhinken sollte und ich euch damit jetzt euren Anfang etwas verzögert habe. Ich verabschiede mich jetzt. Ich möchte nämlich gerne nach Schleswig-Holstein jetzt. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.